John F. Kennedy, Prinz Philipp und Rochus III. Am 26. Juni 1963 arbeitete ich wieder als Leibwächter eines Staatsoberhaupts. Naja, nicht ganz. Aber es war schon irgendwie bemerkenswert. Im Vorfeld des Kennedy-Besuchs in Berlin wurde ich vom US-Geheimdienst CIA angesprochen. Man erklärte mir, es werde rund um das Schöneberger Rathaus ein Ring mit wachsamen Zivilpersonen gebildet, die ihre Augen offen halten und auffällige Vorgänge melden sollten. Mein Geschäft in der Kolonnenstraße lag etwa 2 Kilometer Luftlinie vom Rathaus entfernt. Meine Aufmerksamkeit sollte einer bestimmten Straßenkreuzung gelten, und ich erhielt eine Telefonnummer, die ich im Fall mir irgendwie verdächtig vorkommender Beobachtungen anrufen sollte. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute auf mich gekommen sind, ob die wussten, dass ich zuverlässig bin und Leibwächter war. Ich fragte nicht nach und war halt ein bisschen aufmerksamer als gewöhnlich. So schützte ich also keine 20 Jahre nach Kriegsende den höchsten Repräsentanten des ehemaligen Feindes. Aufgefallen ist mir allerdings nichts, von der Telefonnummer machte ich keinen Gebrauch. Die Rede Kennedys mit dem weltberühmt gewordenen Satz »Ich bin ein Berliner« habe ich im Gewühl auf dem Rathausplatz mittaumelnd verfolgt. Ein weiteres Detail, das schmunzeln lässt, war die Prämie, die ich für meine Dienste erhielt. 1 Jahr lang bezahlte der CIA mir, Hitlers ehemaligem Telefonisten, die Telefonrechnung. Meine Frau machte mittlerweile Karriere in der Politik. Sie wurde Bezirksverordnete in Neukölln und zog 1975 für die SPD ins Abgeordnetenhaus von Berlin ein. Ich habe sie mehr als einmal gebeten, Gerda, lass es doch mit der Politik. Aber sie war Vollblutpolitikerin. Ich hatte keine Chance, sie von ihrer Lieblingsbeschäftigung abzubringen. Nun war es an mir, Verständnis aufzubringen. Es war oft schwer für mich, so wie es für sie schwer gewesen sein muss, als ich in den Diensten Hitlers stand. Bei mir lag es nicht daran, dass ich Probleme gehabt hätte mit den Inhalten und Zielen, die sie vertrat. Ich mochte sie einfach nicht, die Politik und die Politiker, und das hat sich bis heute nicht geändert. Widerwillig bewegte ich mich erneut als Randfigur auf politischem Parkett. Gab es offizielle Termine, zu denen der Ehepartner mit eingeladen wurde, war es selbstverständlich, dass ich meine Frau begleitete. Ich lernte SPD-Parteigrößen kennen, angefangen vom Berliner Senator Joachim Lipschitz, mit dem meine Frau schon während seiner Zeit als Bezirksstadtrat von Berlin-Neukölln viel zu tun hatte, bis hin zu den regierenden Bürgermeistern Klaus Schütz oder Walter Momper. Sogar mit Willy Brandt, der ja, nachdem er regierender Bürgermeister West-Berlins war, Bundeskanzler wurde, traf ich irgendwann zusammen. Ich weiß aber nicht mehr, wann genau das war. Nie sprach mich jemand auf meine Vergangenheit an, aber die meisten waren darüber informiert. Wohnte ich offiziellen Anlässen bei, war es unausgesprochene Übereinkunft, dass ich über meine Vergangenheit schwieg. So erfuhr während des Staatsbesuchs von Queen Elizabeth im Jahr 1978 auch Prinz Philipp nicht, mit wem er sich während der Führung durch das Charlottenburger Schloss so angeregt unterhielt. Augenzwinkernd könnte man behaupten, den Herzog von Edinburgh und mich verband an diesem Tag zweierlei. Wir waren bloß die Begleitung unserer Ehefrauen und wir machten keinen Hehl daraus, dass uns die Skulpturensammlung langweilte. Bald war sich unser kleines Grüppchen um den Herzog einig. Wir gingen lieber in den Garten. Der blaublütige Besucher war sichtlich dankbar, als man ihn hinausgeleitete, um ihm die von Peter Joseph Lenné gestaltete Parklandschaft zu präsentieren. Das lag im Meer. Meine Vergangenheit war lange Zeit kein Thema. Ich hatte nur wenig Kontakt zu alten Kameraden. Meinen ehemaligen Kompaniechef Mohnke habe ich einmal anlässlich einer Geburtstagsfeier von Flugkapitän Hans Bauer getroffen. Er lud mich zwar daraufhin mehrfach zu sich nach Hamburg ein, aber ich konnte wegen meines Geschäfts immer so schlecht weg. Ich habe es nie geschafft, ihn zu besuchen, obwohl er erst hochbetagt starb. Helmut Biermann, meinen Kameraden aus dem Begleitkommando, habe ich gelegentlich sehen können. Er wohnte in der Nähe von Verwandten und da konnte ich oft einen Abstecher dazwischen schieben. Einen ordentlichen Schrecken bekam ich eines Tages anlässlich eines völlig überraschenden Wiedersehens. Ich war mit meiner Frau in einem Restaurant zum Essen. Als der Kellner an unserem Tisch die Bestellung aufnehmen wollte, erkannte ich ihn. Es war Beilchenschmidt, der Mitgefangene aus dem Lager in Sverdlovsk, der dort dem Verräter Kruse den Kopf abgeschlagen hatte. Er wusste ganz offensichtlich auch sofort, wer ich war. Die Geschichte erschien mir nichts für die Ohren meiner Frau zu sein, ich wollte sie mit diesen Dingen nicht belasten, und tat, als sei nichts gewesen. Auch Balchen Schmidt sagte in Gegenwart meiner Frau keinen Ton. Ich gab ihm an diesem Abend irgendwann unauffällig meine Adresse, und schon bald suchte er mich in meinem Laden auf. Man hatte ihn zurück in der Bundesrepublik wegen der Sache im Lager vor Gericht gestellt, aber freigesprochen. Bis zum Tod meiner Frau 1998 habe ich mich schon aus Rücksicht auf ihre politische Tätigkeit sehr zurückgehalten, gab so gut wie keine Interviews und sprach meine Vergangenheit nicht von selbst an. Es bestand lange aber auch kein besonderes, jedenfalls kein öffentliches und schon gar nicht ein deutsches Interesse an meinen Erlebnissen. In den 70er Jahren stellte ich mich erstmals dem amerikanischen Historiker und Journalisten James O'Donnell für ein längeres Interview zur Verfügung. Er schrieb ein Buch über die Bunkerereignisse, in dem ich allerdings vieles nicht mehr so wiedererkenne, wie ich dachte, es vermittelt zu haben. Zu widersprüchliche und insgesamt zu viele Angaben kennzeichnen überhaupt alle mir bekannten Arbeiten und Dokumentationen, die sich mit den letzten Tagen im Führerbunker beschäftigen. Wir waren doch nur sehr wenige da unten. Zählt man heute zusammen, wer sich alles in den Bunker hereingemogelt hat, so müssten wir eine ganze Kompanie gewesen sein. Jeder hatte noch etwas zu sagen. Fast eine Hundertschaft will nochmal bei Hitler oder Goebbels gewesen sein, kurz vor deren beider Ableben. Dabei hielt sich in der Bunkerwohnung niemand, absolut niemand auf, der nicht ausdrücklich herbeizitiert worden wäre. Die Teilnehmer der Lage waren selbstverständlich zu den Besprechungen da, aber danach verließen sie diesen Ort wieder. Mein eigener Kommandochef kam nie in den Bunker und RSD-Chef Rattenhuber genauso wenig. Flugkapitän Bauer ist mir nicht ein einziges Mal aufgefallen. Ich kann nicht mit Sicherheit behaupten, dass er nie da gewesen ist, aber ich habe ihn jedenfalls nicht gesehen. Heraufbefördern oder degradieren mussten sich die Leute, damit es irgendwie passte. Otto Günsche, einer der wenigen, der wirklich etwas zu berichten gehabt hätte, hatte irgendwann die Nase gestrichen voll und gab keinerlei Auskünfte mehr. Er zog sich sogar von mir zurück, weil ich seine Telefonnummer an jemanden herausgegeben hatte, den ich für vertrauenswürdig hielt, der dann aber sehr aufdringlich und unangenehm wurde. Otto wollte nicht reden. Auch ich drängte mich nicht danach, als schließlich mehr Anfragen kamen. 1982 gab ich einem australischen Team ein erstes Fernsehinterview, danach war erst einmal wieder Ruhe. Mein Malerbedarfsgeschäft führte ich bis zu meinem 68. Lebensjahr. Danach verkaufte ich es an einen ehemaligen Mitarbeiter. Meine Frau musste in den letzten 5 Jahren ihres Lebens von mir gepflegt werden. Es war schwer für mich mit anzusehen, wie meine kluge Gerda an Alzheimer verfiel. Die Krankheit begann harmlos. Gerda verschluckte immer häufiger die Endsilben längerer Wörter. Irgendwann bekam sie Angst vor ihren öffentlichen Reden. »Rochus, ich stehe am Pult und dann ist plötzlich nichts mehr da, nur noch Leere.« Zuerst habe ich versucht, das herunterzuspielen, aber Gerda war viel zu sehr Realistin, um nicht zu merken, dass es kein normaler Alterungsprozess war, der sie veränderte. Ich behielt meine Frau bis zum letzten Tag zu Hause. Jetzt wohne ich allein im Haus ihrer Eltern. Zu meiner Tochter fand ich über die Jahre leider nie einen richtigen Zugang. Wir haben die nahezu 10 Jahre, die unserem Vater-Tochter-Verhältnis fehlen, nie aufholen können. Ein großer Teil ihrer Kindheit lag bereits hinter ihr, als eines Tages mit meiner Rückkehr nicht nur ihr Vater, sondern auch Hitler in ihr Leben trat. Letzterer stand fortan wie eine Mauer zwischen uns. Gitta wurde Architektin und eine ihrer Hauptaufgaben ist die Restaurierung von Synagogen. Sie ist sich sicher, dass sie mütterlicherseits jüdische Vorfahren hat. Meine Tochter hat relativ spät noch 2 Söhne bekommen, Rochus und Alexander. Seit dem Tod meiner Frau stelle ich mich den Fragen der Presse und der Öffentlichkeit. Viele junge Wissenschaftler schreiben mich an, haben oftmals einen ganzen Fragenkatalog, den sie beilegen. Auffallend viele Zuschriften erreichen mich aus Osteuropa und aus Russland. Eine der häufigsten an mich gerichteten Fragen: Wann wurde mir klar, dass der Krieg verloren war? Ich schreibe dann zurück, manchmal erst nach Monaten, und ich vergesse nicht darauf hinzuweisen, dass Krieg das Schlimmste ist, was Menschen einander antun können. Krieg ist nichts als massenhafter Mord. Das war damals schlimm, das ist heute schlimm. Ich verstehe es nicht. Alles, aber auch alles, was in der Welt vorgeht, kann man heute vom Wohnzimmersessel aus verfolgen. Kein Diktator kann die Leute mehr dumm und ahnungslos halten. Jeder kann sich informieren. Dennoch begreifen die Menschen immer noch nicht, was Krieg ist. Werden wir denn niemals vernünftig? Schon mein Urahne Paul Misch war, wie ich herausgefunden habe, Soldat. Im 17. Jahrhundert stand er im Heer Wallensteins. Meinen Vater und mich verschlug es als Soldaten an die Fronten der Weltkriege des 20. Jahrhunderts. Er erlag seinen Kriegsverletzungen. Ich landete in Hitlers Bunker und den Folterkellern Moskaus. Meinen Enkeln, dem jungen Rochus und seinem Bruder und ihrer Generation wünsche ich nichts mehr, als dass sie erkennen, welch ungemein schätzenswerte Herausforderung sie sich heute in der Demokratie stellen dürfen, einen selbstbestimmten Weg zu gehen. Zu meiner Zeit reichte meine Kraft nur für ein Soldatenschicksal.